Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suja. Der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und ich glaube, das ist die letzte Folge, bevor ich mich wieder in die Berge begehe, super. Mein Deutsch ist also immer noch nicht besser geworden, auf jeden Fall, oder wie auch immer, oder sonst irgendein Klischee, Wortspiel oder verschiedene Wörter, die ich zusammenhänge, um irgendwie zwischen einem und dem anderen Thema zu wechseln. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch. Und ich hoffe, das nächste Stück wird euch gefallen. Ich werde es natürlich nicht wirklich spielen, denn wie gesagt, ich warte immer noch auf die Authorization von Grof Juras, den ich gerne vorstellen möchte. Außerdem habe ich nicht wirklich viele Bands angeschrieben in letzter Zeit. Und ich habe auch keine Lust, jetzt wieder Poesie zu zitieren, obwohl ich sehr, sehr viel lese in letzter Zeit. Und ich habe jetzt das also mit letzter Zeit ausvertauscht, denn ich sage jetzt sau oft letzter Zeit. Aber egal, das wäre ja kein fauvistischer Dialekten-Podcast, wenn das wirklich wie am Schnürchen laufen würde. Also die nächste Sängerin ist wirklich cool. Ich lasse sie mal im Hintergrund laufen, denn ich habe ja kein Recht, sie wirklich vorzustellen. Denn, wie gesagt, Künstler wie Lady Gaga antworten nicht wirklich auf fauvistische Dialekten-Podcast-Angebote, um dort Werbung zu machen. Man weiß ja aber nie. Auf jeden Fall, das ist Pokerface, die Acoustic-Version von 2009. Und wie immer, ich kann euch nur raten, zu entweder in YouTube zu hören, das mache ich gerade, oder es euch zu kaufen, das habe ich auch gemacht. Irgendwo muss man ja das Geld verschwenden, denke ich, naja. Auf jeden Fall, worüber wollte ich heute reden? Heute wollte ich nicht wirklich reden, ich wollte nur kurz eine Ansage machen, dass ich eigentlich vorhabe, wieder in die Berge zu gehen. Und wenn ich schon über die Berge rede, dann fällt mir dazu gleich nur ein Lied ein. Ich bin mir gespannt, ob ich das auf meinem Computer habe. Also ihr könnt die Klicks hören. Und das, wie ich tippe. Aber auf jeden Fall gibt es ein Lied, das ich wirklich gerne mal vorspielen würde. Denn das Lied handelt über das... Also dieses, ich würde gerne in die Berge gehen. Und zwar genau, ich habe es gefunden. Und zwar auf Daily Motion. Also Lady Gaga, du musst kurz auf Pause gehen, Entschuldigung. Und das Lied ist wirklich emotional. Es ist eine deutsche Band. Ich glaube, ich brauche die nicht vorzustellen. Ihr ahnt schon, worum es geht, denke ich mal. Und meine Nachbarn hassen mich jetzt wieder. Land und auf die Wege hinter Die sind doch einfach cool, oder? Naja, auf jeden Fall. Meine Nachbarn verfluchen mich jetzt wieder mal, wie gesagt, denn es ist kurz nach Mitternacht. Und da ich keine Lust habe, das am Computer alles zu machen, schalte ich einfach mal meine Blueberry Sound System Anlage an. Und die sind wirklich gut, die waren sau teuer, aber die sind so geil. Die kommen bis zu 60 Dezibel. Oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das, was ich gerade mal gemacht habe, war nicht mal 1,5. Und, naja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich das so laut hören kann, dann können es meine Nachbarn ebenfalls super laut hören. Und ich glaube, die mögen das nicht wirklich. Naja. Was soll ich sagen, ich bin ein schlechter Nachbar. Aber ich mache ja den Podcast nicht so oft, also können die sich auch nicht beschweren. Und außerdem stehen die auch sau früh auf, um irgendwas zu machen. Naja, ich verquatsche mich wieder in irgendwelchen Themen. Auf jeden Fall, ich verbleibe mit einem Servus. Und naja, was soll ich sagen? Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte so viele sagen, aber irgendwie, kennt ihr das, wenn das Gehirn es einfach nicht mitmachen will? Also irgendwie gibt es da so eine Blockade, so jetzt habt ihr das Wort und dann ist es da irgendwo an der Spitze der Zunge, aber ansonsten ist es nicht mehr da. Das ist wirklich scheiße. Naja, auf jeden Fall, ich verbleibe mit deinem Servus. Falls es mir einfällt, mache ich noch eine Episode damit. Und bis dahin, viel Spaß mit Rammstein. Und liebe Rammstein-Leute, bitte nicht böse sein, aber ich mag euch einfach zu sehr, um... Ist doch ein super Lied, oder? Servus, euer Ruben Vagabund.